Der seltsame Hai. Bürgermeisterin Gutherz und ihr Huhn verbrachten den Tag am Strand. Hier bitte, Henrietta. Du weißt, dass man sich nicht genug vor der Sonne schützen kann. Sie setzte dem Huhn einen großen und sich selbst einen kleinen Sonnenhut auf. Oh, wie dumm von mir. Ich habe die Hüte vertauscht, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Die Bürgermeisterin wollte dem Huhn den Hut wieder abnehmen, stieß dabei aber gegen einen Sonnenschirm, der prompt umfiel. Genau gegen Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf. Was soll das denn? Jetzt werde ich schon von einem Sonnenschirm angegriffen. Hoppla! Tut mir leid, Herr Bürgermeister. Ryder hatte alles beobachtet. Oh, haben Sie sich wehgetan? Das ist nur passiert, weil viel zu viele Leute am Strand sind. Aber der Strand ist für alle da. Und die Paw Patrol Rettungsschwimmer sind da, um auf alle Badegäste aufzupassen. Egal ob groß oder klein. Vorsichtig, nicht so weit rausschwimmen. Chase und die anderen nahmen ihre Aufgabe sehr ernst und waren überall, wo sie gebraucht wurden. Mein allererster Sandturm. Los, wir bauen die größte Sandburg der Abenteuerbucht. Dann müssen wir uns aber einen größeren Eimer besorgen. Herr Pfeffer rannte an Rocky und Alex vorbei. Ab ins Wasser! Und spritzte die beiden dabei richtig nass. Igitt! Rocky war wirklich sehr wasserscheu. Igitt, igitt, igitt! Bürgermeister Besserwisser und seine Chaoskätzchen waren unterdessen auf der Suche nach einem freien Platz am Strand. Oh, endlich der perfekte Platz, um ein Handtuch auszubreiten. Von wegen. Kathi war schneller. Warum müssen die Leute immer ausgerechnet an dem Tag an den Strand gehen, wenn ich gehe? Wegen des wunderschönen Wetters. Warum sonst? Wunderschönes Wetter, so, so. Das können wir ändern, nicht wahr, Chaoskätzchen? Er wusste auch schon genau wie. Wenig später fielen dicke Tropfen vom Himmel. Oh nein, es regnet! Es regnet! Mit dem Baden ist es vorbei. Wir sollten nach Hause fahren. Sie zuerst, Frau Bürgermeisterin. Es regnete allerdings nur an einer Stelle. Und das Wasser kam nicht aus den Wolken, sondern aus einer Gießkanne, die eines der Chaoskätzchen ausgoss. Die Bürgermeisterin fiel jedenfalls nicht darauf herein. Regen? Und Herr Pfeffer auch nicht. Das könnte Ihnen so passen, Herr Bürgermeister. Sie müssen sich daran gewöhnen, den schönen Strand mit uns allen zu teilen. Das war nicht meine Idee, sondern die der ungezogenen Kätzchen. Schämt euch, Chaoskätzchen. Wie bitte? Ich mach nur Spaß, ihr seid doch meine schlauen Miezekätzchen. Und darum helft ihr mir auch bei meinem neuen Plan. Natürlich taten sie das. Unbemerkt verließen die Chaoskätzchen den Strand, liefen in ihr Geheimversteck an den Klippen und machten das U-Boot startbereit. Es hatte die Form eines großen Hais und sah wirklich sehr gefährlich aus. Was ist das? Alex bemerkte die Flosse als erster. Hä? Als nächste wurde Sky aufmerksam. Ah, Fernglas! Die den Strand aus der Luft bewachte. Da bin ich aber mal gespannt. Ryder, ich sehe eine große Rückenflosse. Ist ja komisch. Das sieht aus wie ein... Ein Hai! Oh nein! Wir müssen alle ganz schnell den Strand verlassen. Packen wir unsere Sachen ein, bis auf Eis und gekühlte Getränke. Ein Hai! Was? Ein Hai? Ein Hai? Wirklich? Ein Hai? Das ist sehr verdächtig. Stimmt. Wir hatten noch nie Haie in der Abenteuerbucht. Das ist richtig, aber sicher ist sicher. Chase? Du nimmst dein Megafon und rufst alle aus dem Wasser. Und dann räumen wir den Strand, damit niemand mehr baden geht. Alles klar. Wuff, Megafon. Alle Badegäste kommen sofort aus dem Wasser. Der Strand wird geräumt. Ab sofort ist der Strand geschlossen. Dann gehen wir eben morgen baden, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Alle verließen den Strand. Bis auf Bürgermeister Besserwisser. Tja, schade, aber da kann man nichts machen. Ich komme sofort. Schnell versteckte er sich hinter einem großen Sonnenschirm. Ryder, der Strand ist jetzt leer. Das seht ihr euch besser mal an. Hier hat es noch nie Haie gegeben. Das machen wir. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Strandzentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen und flitzten zur Einsatzzentrale, die nur wenige Meter entfernt direkt am Strand stand. Moment, wo ist Marshall? Der kam gerade auf einem Gummiball angerollt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einen Drehwurm. Der Fahrstuhl brachte die Freunde nach oben. Und auf dem Weg hinauf schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Wir müssen was Seltsames aufklären. Wir müssen herausfinden, was für ein Tier in der Abenteuerbucht herumschwimmt. Es sieht aus wie ein Hai, aber Haie hat es hier bis jetzt noch nie gegeben. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du kommst mit deinem Wasserflugzeug und deinem Fernglas. Ich heb jetzt ab! Marshall, du wirst mit deinen Wasserdüsen Fischleckerlis schießen, um das Tier vom Strand wegzulocken. Marshall macht's! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Die kleine Plattform, auf der sie standen, senkte sich und brachte sie hinunter zum Sea Patroller. Dort sprangen die Fellfreunde auf zwei schmale Bänke. Motor starten, Robohund! Der Boden um die Zentrale herum begann sich zu drehen. Und schon verschwanden Skys Wasserflugzeug und das schwimmfähige Feuerwehrauto von Marshall im Bauch des Schiffes. Robohund, stechen wir in See! Der Steg vor der Zentrale öffnete sich und langsam fuhr der Sea Patroller hinaus aufs offene Meer. Sky sprang in ihr Wasserflugzeug und war wenig später bereits in der Luft. Bürgermeister Besserwisser hatte alles durch sein Fernglas beobachtet. Ich dachte schon, die verschwinden nie. Endlich habe ich den Strand für mich allein. Chaoskätzchen lenkt sie mit einer wilden Haiverfolgungsjagd ab. Ach, ich mache so lange ein Nickerchen. Zufrieden schloss der Bürgermeister die Augen. Ganz im Gegensatz zu Sky. Bis jetzt sehe ich nichts. Wartet! Ryder, da ist er! Nimm die Verfolgung auf. Marshall und ich kommen sofort. Sofort flitzte Marshall zu seinem Feuerwehrboot und Ryder zu seinem Quad, das nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser fahren konnte. Eine Rampe öffnete sich und schon waren die beiden im Wasser. Ich war noch nie so nah dran an einem Riesenhai. Der Hai war ganz in der Nähe und seine Rückenflosse ziemlich groß. Wenn es ein Hai ist. Aber egal, was es ist, wir müssen es ganz weit vom Strand weglocken. Du musst die Fischleckerlis mit deinen Wasserdüsen wegschießen. Und zwar so weit weg, wie du kannst. Schnell füllte Ryder die Leckerlis in den Trichter auf Marshalls Boot. Wasserdüsen! Dann schossen die Düsen den Fisch ins Wasser. Aber der Hai reagierte nicht. Der Hai will die Leckerlis nicht. Das ist komisch. Versuch's nochmal. Doch auch dieses Mal war der Hai nicht an den Leckerbissen interessiert. Er schwimmt zurück zum Ufer. Das war die falsche Richtung. Aber die Kätzchen, die das Boot durch Laufräder antrieben, konnten einfach nicht mehr. Sky, flieg zum Strand. Es darf niemand mehr dort sein. Alles klar, Ryder. Es war ja auch niemand mehr dort. Bis auf den Bürgermeister, der mittlerweile eine große Sandfigur gebaut hatte. Und der Preis für die am besten aussehende Sandskulptur geht an... Milch! Und? Für Milch! Was? Ihm war die Rückenflosse des Hais aufgefallen. Und die war bereits sehr nah am Ufer. Kätzchen, was fällt euch ein? Lockt sie weg vom Strand und von mir. Und mir! Aber die Chaoskätzchen waren wirklich sehr müde. Der Hai schwamm nach rechts und nach links, denn mittlerweile war nur noch ein Kätzchen im Laufrad. Achtung! Schwimmt der jetzt wieder weg vom Strand? Also das Ding weiß wirklich nicht, was es will. Jetzt fuhr das Haiboot sogar im Kreis. Und eines der Kätzchen stieß dabei gegen einen Hebel. Er brach ab. Oh oh. Und sofort strömte Wasser hinein. Jetzt taucht er immer tiefer. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Rocky! Setz dich in deinen Unterwassertransporter und finde das Ding. Chase, begleite Rocky. Und dann versuch dir diesen Hai von nahem anzusehen. Schon unterwegs, Ryder. Rocky und Chase waren im Nu im Wasser und hatten den Hai bereits nach kurzer Zeit entdeckt. Das Ding ist neben uns. Kennst du einen Hai mit Rädern? Das ist gar kein richtiger Hai. Das sehe ich mir mal an. Chase paddelte los, direkt auf das merkwürdige Ding zu. Licht! Mit seinem Scheinwerfer leuchtete er in eine Luke, die wie ein Bullauge aussah. Moment, ich glaube, da ist jemand drin. Es sind die... Meinst du etwa die Chaoskätzchen? Ja, genau. Ryder, der Hai ist ein U-Boot und wir haben Kätzchen darin gesehen. Das ist bestimmt wieder einer von Bürgermeister Besserwissers Tricks. Und so wie ich ihn kenne, ist er hier noch irgendwo. Du hast recht, ich sehe ihn am Strand. Sofort flog Sky in seine Richtung. Ah, sie haben mich entdeckt. Der Bürgermeister verschwand wieder einmal hinter einem Sonnenschirm. Er hat sich versteckt, als alle weggelaufen sind. Oh, oh. Doch es gab im Moment größere Probleme. Das Hai-U-Boot hat ein Leck, es läuft voll Wasser. Wir müssen es schnell nach oben bringen. Das Wasser stand schon ziemlich hoch, was den wasserscheuen Chaoskätzchen gar nicht gefiel. Sie sprangen auf die Laufräder, um sich in Sicherheit zu bringen, setzten dadurch das U-Boot aber wieder in Gang. Aber was soll das? Was macht ihr denn auf einmal? Jetzt tauchte das U-Boot sogar auf und raste auf den Strand zu. Ryder, das Hai-U-Boot ist außer Kontrolle geraten. Wir müssen es aufhalten. Zuma, ich brauche deine Hilfe am Strand. Sky, ich glaube, Bürgermeister Besserwisser bekommt gleich Gesellschaft. Sky versuchte, den Bürgermeister zu warnen. Herr Bürgermeister, der Hai schwimmt direkt auf Sie zu. Oh, oh. Halt! Zu spät. Kätzchen! Das Hai-U-Boot erreichte den Strand. Hilfe! Schoss aus dem Wasser und rumpelte über den Sand. Dem Bürgermeister hinterher. Wir sind gleich bei Ihnen. Ryder und Zuma erreichten den Strand. Ryder, ich bin bereit. Oh, wie konnte mein guter Plan, alle vom Strand wegzuscheuchen, nur so schief gehen? Sky, du musst den Bürgermeister mit deinem Board schnell in Sicherheit bringen. Board! Sky aktivierte ihr Schwebeboard, das unten am Wasserflugzeug befestigt war, und erreichte den Bürgermeister genau in dem Moment, als auch das Hai-U-Boot ihn einholte. Er konnte gerade noch aufspringen. Und geschafft! Zuma, schnapp dir den Hai! Zuma gab Gas, raste dem U-Boot hinterher, schnappte mit seinen Greifern zu und hielt das Boot an. Cool! Ich habe mir bis jetzt noch nie einen Fisch auf dem Strand geangelt. Erleichtert kletterten die Chaoskätzchen ins Freie. Bürgermeister Besserwisser dagegen fand sich neben einem Stapel Badetücher wieder. Danke für das Handtuch, Herr Bürgermeister. Das ist das Mindeste, was er tun kann, nachdem er uns alle erschreckt hat. Oh, haben Sie nicht noch jemanden vergessen, Herr Bürgermeister? Auch Henrietta bekam jetzt ein Handtuch. Danke, Ryder. Ihr habt unseren Tag am Strand gerettet. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Wie schön, dass das Hai-U-Boot zu was Nutze ist. Allerdings. Yippie! Zum Wasserskilaufen, was allen einen Riesenspaß machte.